Létezés és tiefeleten an und dürft allein die Kaiserstraße lang. Dann sieht sie am Europagrill und sie ist dick und fett. Das ist, was will. Ihr linkes Fleisch umhüllt sein Glied. Und da kommt er schon, als er ihren Tumor sieht. Und jetzt erkennt er sie, es ist die Hildegard, die ab und zu für ihn die Würstchen gab. Er ist verliebt, verlobt, verheiratet und er hat ab und zu eine fette Ruhe im Bett. Da zieht sich die Stiefeletten an und schlürft allein die Kaiserstraße lang. Da sieht sie am Europagrill und sie ist dick und fett. Das ist, was will. Ihr linkes Fleisch umhüllt sein Glied. Da kommt schon, als ihren Tumor sieht. Und da erkennt sie, es ist die Hildegard, die ab und zu für ihn sein Würstchen gab. Er ist verliebt, verlobt, er ist verheiratet. Der braucht ab und zu eine fette Ruhe im Bett. Da zieht sich die Stiefeletten an und schlürft allein die Kaiserstraße lang. Da sieht sie am Europagrill und sie ist dick und fett. Das ist, was will.